Grab. Auf der Suche nach sinnvollem Leben halfen Freunde und Arbeit mir nicht. Eines Nachts auf der Autobahn heimwärts fiel abrupt in die Leere ein Licht. Eine Kirche direkt an der Ausfahrt. Ich ging rein und verschämte ich mich. Da hing Jesus, ich sah seine Augen. Er sagte, ich bin die Antwort für dich. Ein Gespräch mit Jesus machte es mir klar, dass er mich liebt, weil er Leben Sinn hat. Sag ich aller Welt, dass es ihn gibt und ich sing seine Lieder. Was mich Jesus dort fand, hatte Folgen, denn mein Bild von mir selbst wurde neu. Wenn man spürt, dass man wirklich geliebt wird, lebt man fröhlicher, sicher und frei. Jesus zeigte mir manche Begabung, gab den Auftrag zum Dienst an der Welt. Ich fand Freunde und helfende Worte, das lebenslang hält. Wer's nicht glaubt, kann uns gerne mal fragen. Glauben bildet man sich ja nicht ein. Jesus redet, wenn wir ihn nur hören. Dieses Lied kann sein Reden schon sein. Ein Gespräch mit Jesus machte es mir klar, dass er mich liebt, weil mein Leben Sinn hat. Sag ich aller Welt, dass es ihn gibt und ich sing seine